der Blicke entfesselt das Verlangen, Getränke und Lachen, die Stimmung angeheizt. Nach der Lust, emotionslose Leidenschaft, der Alkohol fließt frei, die Moral vergessen. Zwischen Körpern und Schatten verlieren sich die Seelen. Eine verrückte Nacht, in der alles zerfällt. Peinliche Berührungen flüstern ins Ohr, Haut an Haut, geteiltes Vergnügen. Lichter flackern, die Zeit bleibt stehen. In dieser Ecke ist das Verlangen ein Schrei.